Herzlich willkommen zu einem neuen Toffer for Podcast, dieses Mal im Angebot Avengers Endgame von Anthony und Joe Russo. Ja, es ist irgendwie ein Déjà-vu. Ich saß hier vor einem Jahr circa, so ziemlich genau, und habe vom Ende des MCUs gesprochen und zumindest von dem Ende für mich persönlich und dass ich auch froh bin, dass es vorbei ist. Dem ist immer noch so, auch wenn ich jetzt dann doch mich nochmal zurückmelde, denn sie haben einen natürlich gut getrickt und Avengers Infinity War war nicht das Ende dieser epischen, langen Geschichte, sondern das Ganze wurde aufgeteilt auf zwei Filme. Und deswegen reden wir jetzt von Avengers Endgame. Das ist eben der Abschluss des Ganzen. Das ist so ein bisschen ja, Payback-Time jetzt für die Bösen, nachdem Infinity War ja ein sehr düsteres Ende gesetzt hat. Darf man zumindest versuchen, alles wieder gerade zu biegen und wieder richtig zu machen. Und ja, davon werde ich jetzt reden. Ich werde hier von Anfang an in Spoiler verfallen. Ich sage es ganz ehrlich, sonst macht ein Podcast auch gar keinen Sinn zu dem Film. Man kann wenig zu diesem Film sagen, ohne konkret über ihn zu reden. Und das ist mir dann doch zu anstrengend, gebe ich ehrlich zu. Deswegen ab diesem Zeitpunkt ganz klar, wer die anderen Filme mochte, es sind 22 an der Zahl jetzt mit Endgame, wer das MCU mochte für 11 Jahre, der guckt natürlich Avengers für Endgame. Für den muss ich hier nicht in irgendeiner Form irgendwas verkaufen. Oder der braucht auch keine Einschätzung, ob man ihn gucken will. Das macht er auf jeden Fall. Und für alle anderen, die eben den Film gar nicht sehen wollen, für diesen Spoiler dann auch nicht wichtig, glaube ich. Und die meisten werden ihn eh geguckt haben. Also ich denke, keiner hört sich eine Kritik an zu einem Film, den er sowieso gerne sehen will, bevor er ihn gesehen hat. Zumindest hoffe ich das. Dementsprechend ab hier klare Spoilerwarnung. Wir reden komplett und offen über Avengers Endgame. Und ja, was hat der Film richtig und was hat der Film falsch gemacht? Also legen wir mal los. Wie schon gesagt, das ist jetzt nach 11 Jahren das Ende eines großen Kapitels zumindest. Die nächsten MCU-Filme sind natürlich bereits in der Pipeline. Ich glaube, in nicht mal 3 Monaten kommt der neue Spider-Man Far From Home raus. Ich weiß nicht, was für dieses Jahr noch angeht. Ich glaube, für dieses Jahr kommt dann nichts mehr. Das waren dann unsere 3 MCU-Filme für dieses Jahr. Aber ganz grundsätzlich kommen auch nächstes Jahr schon wieder Filme. Und das Ganze soll, zumindest wenn es nach Disney gehen würde, eine Endlosschleife werden wahrscheinlich. Genau wie die Comics, dass es immer wieder neue Bedrohungen und Charaktere gibt, die man einführen kann. Und ja, das ist so das Ende der Infinity-Saga, glaube ich, nennen sie das jetzt auch. Also die bisher 21 Filme haben zu diesem 22. hingeführt. Ich würde nach wie vor sagen, dass viele MCU-Filme es nicht unbedingt wert sind, geguckt zu werden. Es sind viele sehr durchschnittliche Filme dabei. Nicht schlecht deswegen. Also es gibt nur 1, 2, die ich wirklich gähnend langweilig fand. Die meisten waren einfach nur eher so, ja, okay, ist halt ganz nett gemacht, ist auch ganz lustig, hier ein bisschen so Comic-Buchhelden zu sehen. Aber also es gibt vielleicht 5 oder so von diesen Filmen, von diesen 22, von denen ich sagen würde, oh, das sind einfach richtig, richtig gute, unterhaltsame Streifen. Und ja, wie fällt da Avengers Endgame aus? Ich persönlich bin sehr zufrieden damit, wie dieser Film sich gestaltet hat. Es ist natürlich immer ein bisschen schwierig, ja, schafft es so ein popkulturelles Ereignis wirklich alle zu befriedigen und alle Erwartungen zu erfüllen? Das halte ich für so gut wie unmöglich. Wir sehen gerade parallel dazu läuft ja die letzte Game of Thrones Staffel, wo meiner Meinung nach man nicht wirklich gut die Landung hinkriegt und die Staffel läuft noch, ich spoilere da auch nichts oder so, keine Sorge, aber da sehe ich viele, viele Probleme, dass man das nicht so ganz auf die Reihe bekommt, alles zusammenzuführen, alles zum Ende zu bringen. Und ich finde, das ist ein guter Vergleichspunkt insofern, weil eben so Sachen wie Game of Thrones auch popkulturell unglaublich beliebt sind, auch eine Schierzahl von Charakteren aufweisen und denen allen gerecht zu werden, das ist auch unglaublich schwer, das muss man immer sagen. Also natürlich ist es da leicht, Fehler zu finden oder Sachen zu bemängeln, denn es ist eine Aufgabe, die unglaublich schwer ist und im Falle von Avengers Endgame gibt es auch meiner Meinung oder meines Wissens nach nichts Vergleichbares. Also sowas haben wir eigentlich noch nie gehabt. Wir haben nicht eine Filmreihe, die 22 Filme lang ist. Klar hängen die Filme nur lose zusammen. Aber dass es am Ende wirklich einen Film gibt, der sagt, okay, das alles kommt jetzt zu einem Abschluss und das alles hat zu einem gewissen Punkt geführt. Und die Figuren, die jetzt hier anwesend sind und die Storyline, die hier erzählt wird, Das macht auch für alle Figuren Sinn, hier zu sein und da teilzunehmen dran. Das gibt es bisher so nicht. Und deswegen ist natürlich Avengers und das Marvel Cinematic Universe insofern popkulturell einfach ein Ereignis, das kann man so sagen. Das ist für mich schwer mit irgendwas vergleichbar. Das kann man einfach mal neidlos zugeben oder auch einfach sagen. Das hat noch nichts mit einer Kritik an der Stelle zu tun oder mit einer Meinung. Das ist einfach, das sind einfach nackte Zahlen. Also ich nehme das hier gerade am 30.04. auf. Die Boxoffice-Woche, die erste, ist nun jetzt so gut wie rum. Und der Film hat jetzt schon über 1,2 Milliarden Dollar weltweit eingespielt. Das ist völlig absurd, das ist nie da gewesen. Und ja, da sieht man einfach, irgendwas hier hat auf jeden Fall funktioniert. Es hat auf jeden Fall Klick gemacht mit einer großen Masse von Menschen. Und ja, das einfach mal vorne weggestellt. Völlig egal, ob man das jetzt mag oder nicht. Der Erfolg ist hier nicht abzustreiten. In keiner Weise. Aber was hat für mich denn in Avengers Endgame jetzt funktioniert? Was fand ich gut? Also, was man eben ganz klar sagen muss, warum ich auch größtenteils von diesem Film mit positiven Gedanken aus diesem Film gegangen bin und den Film gut fand, ist tatsächlich, dass eben Disney, Marvel, die Russo Brothers, wie auch immer man das jetzt nennen will, die schaffen es tatsächlich, diesem Hype und diesen Erwartungen größtenteils standzuhalten. Und die fanden eben wirklich ein befriedigendes und tatsächlich auch abschließendes Ende zu einer Geschichte. Also es werden nicht die ganze Zeit neue Teaser aufbereitet während des Films oder am Ende. Keine großen offenen Fragen bleiben zurück, zumindest meiner Meinung nach. Das ist natürlich immer Geschmackssache. Es ist ein Film, der mit Zeitreise sich beschäftigt. Da kann man, also ich würde sagen, dass es keinen einzigen Zeitreisefilm jetzt einfach mal gibt, meiner Behauptung nach, der nicht, wenn man anfangen will zu nitpicken, also Kleinigkeiten rauszusuchen, die einem nicht passen, kein Film, der dieses Thema behandelt, wird dem standhalten. Warum? Weil es Science Fiction ist und weil es nicht realistisch ist. Wir haben das Konzept der Zeitreise nicht entdeckt bisher oder werden es auch nie entdecken. Und dementsprechend ist das natürlich ein fantastisches Element. Das ist für mich dasselbe, wie wenn ich anfange, über das Power-Level von den Ringen in Herr der Ringe zu reden. Das ist ein fantastisches Element, das ist nicht realistisch. Wenn ich da versuche zu sagen, nein, aber das muss jetzt hier alles wissenschaftlich und so und komplett logisch und nachvollziehbar sein, das wird es nicht sein. Ich muss die Leute einfach enttäuschen, die hoffen, dass das hier komplett logisch abläuft. Sobald man anfängt, mit Zeitreise rumzuspielen, wird es Elemente geben, die keinen Sinn mehr machen. Oder zumindest ja ein Paradoxum, das ist nicht vermeidbar. Wem das den Spaß an dem Film raubt, dem muss ich leider sagen, der wird dann an sich keinen Spaß mit Avengers Endgame haben an der Stelle. Denn natürlich nutzen sie Zeitreise. Es sind die Hälfte der Figuren sind gestorben. Und wir wissen von den meisten davon, dass sie schon Nachfolgefilme haben. Black Panther ist schon ein zweiter Teil geplant. Spider-Man kommt, wie gesagt, in nicht mal 3 Monaten raus. Das ist doch logisch, dass da irgendwie die Zeit zurückgedreht werden muss. Und für mich war einfach nur die Frage, kriegen sie es hin, ohne dass sich der vorherige Teil, also Infinity War und die Konsequenzen, die dort passiert sind, ohne dass die sich komplett leer anfühlen. Also wer Infinity War damals die Kritik gehört hat, ich glaube, ich habe es da sehr explizit zum Beispiel gesagt, die Frage ist, was passiert mit den Figuren, die sterben, bevor Thanos mit seinem Finger schnippt und die Hälfte auslöscht? Was ist mit diesen Toten, was ist mit diesen Sterbesequenzen? Die müssten ja eigentlich immer noch passieren. Je nachdem, was man versucht zu negieren. Versucht man diesen Fingerschnipp zu negieren oder versucht man die gesamten Ereignisse von Thanos schon zu einem frühen Zeitpunkt zu verhindern? Man entscheidet sich hier ganz klar, man verhindert dieses Schnippen mit dem Finger. Also muss es natürlich Konsequenzen für die anderen Figuren haben, die vorher sterben. Und soweit ich das bis jetzt einordnen kann, hat es das. Und das finde ich sehr, sehr gut, dass man hier nicht, aus der Sicht einer Firma hätte man hier ganz anders vorgehen können und das absolut sicher abstecken können und sagen können, nee, wir müssen unbedingt alle Figuren zurückholen und das muss, am besten hat das gar keine Konsequenz, weil sonst fühlt sich das ja alles irgendwie vielleicht nicht so gut an für die Leute. Konkretestes Beispiel dabei ist auf jeden Fall die Guardians of the Galaxy-Reihe, dass da ja Gamora stirbt ja in Avengers Infinity War. Und die Frage war für mich eben, ja, ich meine, Entschuldigung, wie wollen sie die denn zurückholen? Denn ich meine, die stirbt nicht durch den Schnipper und der gute Red Skull, der da rumhängt, sagt auch ganz klar, das kann nicht rückgängig gemacht werden, was man hier tut. Man kriegt den Seelenstein sonst gar nicht. Und das ist tatsächlich so. Diese Figur ist gestorben. Wir kriegen nun die Version aus einem alternativen Universum im Grunde. Also für mich ist das nicht so ganz auf Zeitreise, was sie machen, sondern Sie gehen eher in alternative Universen und nehmen dort eben kurzzeitig Einfluss auf gewisse Dinge. Ich finde, sie erklären für mich dass dieses Zeitreiseparadoxon auch gut genug. Und sie sagen auch wirklich, der Film sagt ja ganz deutlich, hey, stresst euch hier mal nicht, zerbrecht euch hier mal nicht den Kopf. Wir nennen jetzt ja auch gleich mal die 5 beliebtesten Zeitreisefilme. Und alle Regeln, die ihr aus diesem Film gelernt habt, vergesst die mal. Wir sagen einfach nur, wir gehen in einen bestimmten Punkt in der Zeit oder in ein anderes Universum, nehmen dort eben was, in dem Fall diese Infinity-Steine, und sind dann weg. Und so wie ich es verstanden habe, vielleicht ist das auch nur meine Interpretation, springen sie genau zu dem Zeitpunkt auch wieder zurück. Das heißt, innerhalb dieses Universums, wo sie die Steine entfernen, fehlen diese Steine 5 Sekunden lang. Das heißt, es gibt keinen, also das Universum, deswegen verändert sich auch in dieser Welt dann nichts, weil wenn die Veränderung, die man dort vornimmt, temporär ganz bewusst ist und man dann ansonsten alles wieder zum Urzustand zurücksetzt, dann ist es für mich zumindest logisch genug, dieses Zeitreiseparadoxon. Und da gab es für mich dann nicht weitere Fragen. Ich habe einfach von Anfang an akzeptiert, sobald sie anfing, von Time Travel zu reden, okay, das ist weird, das ist auf jeden Fall was viele Fragen aufwerfen kann. Mal gucken, wie sie es jetzt angehen, das Thema. Und dann haben sie gesagt, okay, wir nehmen uns jetzt hier 2-3 Minuten Zeit, wir machen ein paar Witze darüber, wie absurd Zeitreise ist und all die Regeln, die man kennt. Und das haben sie für mich adressiert und damit mir gesagt, es ist okay, wenn du dir da jetzt Fragen stellst. Wir sagen, das hier hat für uns nur 2-3 Regeln. Das sind vielleicht nicht die Regeln, die alle anderen Zeitreisefilme nutzen. Ist es okay für dich? Cool. Wenn nicht, dann deine Sache. Also für mich war es okay. Ich habe das akzeptieren können in einem Film oder in einer Filmreihe, in der Leute mit Gammastrahlen zu großen grünen Monstern werden, in denen nordische Götter plötzlich tatsächlich existieren und das unser gesamtes Religionssystem über den Haufen werfen würde. In so einer Filmreihe akzeptiere ich Zeitreise und akzeptiere ich das, wenn man neue oder ja simple Regeln, sage ich mal, aufstellt. Und ja, das alles hat wirklich gut funktioniert und man hat trotzdem sich am Ende getraut, ein Ende zu dieser Geschichte zu finden. Das habe ich gerade eingangs kurz gesagt, aber das muss man wirklich nochmal betonen. Wir reden hier von Disney im weitesten Sinne mit Marvel und so. Und Disney ist für mich nicht bekannt dafür, dass sie irgendwelche Sachen einfach stehen lassen können, einen sauberen Abschluss finden, sondern alles wird im Sinne von einem Franchise und im Sinne von ja, Themenparks und Produkten wird so weit ausgeschlachtet, wie es geht. Ich bin ein großer Fan von Star Wars und genau das machen sie gerade mit Star Wars, dass sie da einfach Teil für Teil rauskloppen und ja, es sich überhaupt nicht final anfühlt mehr, sondern alles wird ja immer weiter verwertet und recycelt bis zum geht nicht mehr und das finde ich sehr schade. Und ich meine, auch das Marvel-Universum geht ja weiter, schon klar. Aber trotzdem hat man sich hier, ähnlich wie bei Infinity War letztes Jahr, gesagt, wir setzen hier ein paar Statements und wir setzen hier ein paar klare Ist-Zustände und die gelten jetzt auch erstmal. Ob, also ich kann ihnen nicht was vorwerfen, was sie später erst machen. Wenn die sich irgendwann entscheiden, ja, keine Ahnung, Captain America kommt zurück und wird nochmal verjüngt oder schieß mich tot, irgendwie wird Iron Man als Hologramm oder als künstliche Intelligenz weiter existieren, damit der Schauspieler was zu tun kriegt, wenn er dann doch wieder Bock hat, einen Vertrag abzuschließen. Das ist dann alles für die Folgeteile blöd und auch doof. Absolut, meiner Meinung nach. Aber zum jetzigen Zeitpunkt ist es ein Abschluss. Zu jetzigen Zeitpunkt hat man sich getraut zu sagen, hier, eine Figur beendet ihre Geschichte. Die ist irgendwie in 10 Filmen aufgetaucht und jetzt darf sie einfach sterben. Denn es ist ein natürliches Ende für diese Geschichte, für die Figur. Es fühlt sich nicht erzwungen an. Es ist ein logischer Abschluss an der Stelle und es ist ein konsequenter Abschluss an der Stelle. Man hat ja sowieso 500 andere Figuren, die man weiterverwenden kann. Es ist doch nicht so schlimm, wenn man 1 oder 2 tatsächlich verschwinden lässt. Und der Film traut sich das und das finde ich sehr gut. Und es wird nicht versucht, jetzt spielen wir gleich schon mal an auf irgendwie 12 andere Sachen. Und hey, freut euch schon mal auf den neuen Spider-Man und man könnte das alles anteasern. Ich habe das alles schon in genug anderen Filmen und vor allem Comicbuchverfilmungen gesehen, dass Filme nicht auf ihren eigenen Füßen stehen. Und das tut dieser Film auf jeden Fall. Und was man da auf jeden Fall jetzt auch anschließen kann, definitiv positiv, das ist natürlich ein Actionfilm und man muss auf Action Bock haben, sonst macht es natürlich eh keinen Sinn, irgendeinen dieser Marvel-Filme zu gucken. Es läuft immer auf eine große Schlacht hinaus und hier natürlich genauso. Und ich muss echt sagen, die Art, wie sie es inszeniert haben und wie sie wirklich sich volle Kanne drauf einlassen. Also das ist auch nicht mehr versucht, also man versucht jetzt auch nicht mehr irgendwie das massentauglich zu machen, sondern man sagt, hey, das sind Comics und da passiert weirdes Zeug Und das sieht alles immer so ein bisschen, ja, fast fanmade aus, weil Comics halt einfach unglaublich weirde Szenarien durchspielen. Und das zieht man hier einfach durch. Man darf sich hier wirklich wieder wie ein Kind fühlen. Die große finale Schlacht, man wird wirklich in die Kindheit zurückversetzt, zumindest ich. Also ich habe wirklich in diesen Momenten zurückgedacht an die ersten Sachen, die mich irgendwie actionmäßig ja begeistert haben oder wo ich mit offenem Mund da stand. Und da kann man definitiv sagen, ist die Qualität sehr schwankend. Also Star Wars gilt ja eher als gut, hat mich total geflasht, aber ich war auch jemand, der Power Rangers, die Serie, da als Kind gut fand und da auch völlig begeistert war, wenn ein riesiger Roboter mit einem riesigen Monster kämpft und irgendwelche Pappmaché-Städte umfallen. Ey, ich war mega gehypt, fand ich super toll. Und dieses Gefühl, was man da damals hatte, das kanalisieren sie hier wieder absolut, auch wenn man da als 30-Jähriger drin sitzt. Und dann kriegt man dieses riesige Panorama, diese Massenschlacht und kriegt seine wunderschöne Avengers Assemble Line geliefert. Ja, sorry, das macht dann einfach Spaß. Das ist einfach nur noch toll und es ist vor allem verdient. Und das ist ein ganz wichtiger Aspekt, den man diesem Film zuschreiben kann. Und womit ich dann ein letztes Mal auch ein bisschen in diese Kritik zu DC und auch zu anderen Filmen einfach gehe, die so ein bisschen erzwungene Fortsetzungen machen, wenn man sich nicht die Zeit dafür nimmt. Und das muss man dieser Reihe lassen, ob man sie nun mag oder nicht, ob man Logiklücken findet oder nicht. Sie haben sich die Zeit definitiv genommen und das sogar in diesem Film. Also dieser Film beginnt nicht von Anfang an damit, dass sich 3 Stunden lang gekloppt wird, sondern der Film beginnt eigentlich relativ ruhig und er darf irgendwie auch, bis auf diese sehr überraschende, schnelle Tötung von Thanos am Anfang, darf der Film auch wirklich so ein bisschen leiden und die Figuren dürfen leiden und es hat was Postapokalyptisches hat es eigentlich fast, wie diese Menschen in dieser Welt weiterleben und die Regierungen sind destabilisiert, mein Gott. Und das funktioniert einfach wirklich gut, dass man sich diese Zeit nimmt. Umso befriedigender ist ja das Ende dann auch, wenn man dann endlich sagt, okay, jetzt geht's aufs Ganze. Dann ist so ein entgleister Gesichtsausdruck vom lila CGI-Thanos, dann ist das, macht das erst wirklich was aus. Dann stellt es einem erst die Haare auf, wenn man sagt, oh, okay, wir haben hier echt lang gewartet. Das sind jetzt 21 Filme vorher gewesen und auch innerhalb dieses Films hier haben wir locker nochmal 2 Stunden damit verbracht, darauf zu warten und das auch wirklich langsam aufzubauen und zu etablieren. Und dann ist es auch so verdient am Ende, so richtig auf die Kacke zu hauen und das so richtig völlig übertrieben krass werden zu lassen. Und ein Captain America läuft mit Thors Hammer durch die Gegend. Also hier wird auch ganz klar diese Nostalgie natürlich gechannelt. Also allein schon, dass man so stark sich auf die alten Filme beruft und so stark darauf zurückgeht, das finde ich einen sehr guten Kniff hier und das ist eine absolute Gratwanderung. Denn was andere popkulturelle Filme ganz oft machen, ob das jetzt neue Star Wars-Teile sind oder diese DC-Filme, was auch immer, es gibt so viele Sachen da, das hängt nicht nur an diesen 2 Beispielen jetzt. Da wird ganz oft von Pandering gesprochen im Englischen. Also so, dass man irgendwie sich den Fans anbiedert, indem man eine kleine Referenz macht. Aber eine Referenz, die halt nicht wirklich irgendeine Daseinsberechtigung hat. Die ist einfach nur, die existiert halt, einfach nur um so einen kleinen Joke für das Publikum zu machen, aber sie ist in der Story nicht verankert, sie hat keinen Einfluss auf irgendwas. Meistens ist die Äußerung oder die Anspielung auch, fühlt sich befremdlich an in dem Moment, in dem sie passiert. Und das ist halt, ja, relativ billig einfach. Das kann man machen, aber das ist halt, ja, schlechtes Storytelling an der Stelle, muss ich einfach sagen. Am besten ist halt sind diese Nostalgiefaktoren halt, wenn sie in die Story eingewoben werden. Und ich muss das einfach loben. Also das ist an sich schon ein unglaublicher Akt, für so einen Film das Drehbuch zu schreiben und hier in 3 Stunden, 21 vorhergegangene Filme abzuschließen, 11 Jahre Storyaufbau. Und gemessen immer daran, was dieser Film hätte leisten können oder leisten kann, gemessen daran, finde ich, hat das halt unglaublich gut hinbekommen. Das ist definitiv kein perfekter Film und zu den Kritikpunkten komme ich auch noch. Aber dass man zum Beispiel Filme, die sich vorher nicht sehr gut angefühlt haben oder auch immer noch nicht tun, also ich meine, hier Thor, The Dark World, der zweite Thor, das ist kein guter Film, der ist relativ langweilig. Also ist für mich das Paradebeispiel für einen schlechten MCU-Film. Und selbst dem gewinnen sie aber was ab und selbst da sagen sie, hey, guck mal, wir werfen da einen Blick zurück und es fühlt sich nicht an wie ein billiger Nostalgie-Grab, so hey, cool, remember this, remember this. Sondern sie bauen es tatsächlich in die Geschichte ein. Es hat tatsächlich irgendwie einen Grund, warum man genau zu diesem Zeitpunkt im MCU-Universum, in dem MCU zurückspringt. Warum man genau diesen Moment wählt. Also sie bauen es in die Story ein, genauso wie sie in den ersten Avengers-Teil zurückspringen. Und das alles fühlt sich nicht erzwungen an, sondern und auch nicht besonders Meta oder so, sondern es fügt sich halt halbwegs natürlich in diese Geschichte ein. Und das ist einfach was, was man loben muss. Und dass da am Ende, ja, zwei Leute, glaube ich, das Drehbuch geschrieben haben. Ich habe leider die Namen nicht rausgesucht, das tut mir jetzt sehr leid. Aber eben, dass da auch nicht ein, also natürlich sitzen da ein Haufen Leute dran, aber dass da am Ende sich zwei Leute wirklich die Geschichte zusammenreimen dürfen scheinbar und dass das so gut am Ende funktioniert, nach so viel Aufbau und nach so viel Möglichkeit auch total und fatal zu scheitern, das ist für mich einfach erstaunlich. Ich hätte es ihnen nicht zugetraut, ich sag's ehrlich. Ich habe mir gedacht, nee, das klappt niemals, das kann man gar nicht hinkriegen, eben um wieder die Referenz zu Game of Thrones hier zu bringen. Game of Thrones hat für mich das gleiche Problem, hier etwas abzuschließen, was die Leute 10 Jahre begleitet haben. Also die Parallelen sind ganz, ganz deutlich und Game of Thrones, zumindest momentan, kriegt für mich das halt überhaupt nicht hin. Also hier kriegt man keinen sauberen Abschluss hin. Hier fühlen sich ganz viele Dinge erzwungen an und unlogisch und passen auch nicht zu dem Ton, den dieses Universum vorher aufgebaut hat. Und das muss man ihnen hier echt lassen, das passt echt gut dazu. Vor allem, nachdem man sich die Zeit genommen hat, mit Infinity War und zu sagen, wir brechen unsere ganzen Heroes, wir machen sie alle fertig, wir bringen sie eigentlich zum Großteil um und wir lassen das auch mal zu, dass ein Film düster ausgeht und das ist nicht im nächsten Film sofort negiert. In Avengers Endgame fangen wir nicht an mit den lustigen, quippy Heroes, die alle happy sind, sondern die sind am Boden, die sind fertig und natürlich wird das leichter verhandelt, als es in einem echten emotionalen Drama verhandelt werden würde. Es ist immer noch ein Comicbuchfilm, natürlich sitzen die nicht alle da und haben ja Existenzkrisen so richtig. Also ein, zwei Figuren dürfen mal weinen und dürfen tatsächlich irgendwie frustriert erscheinen. Die meisten kommen schon irgendwie zurecht, was natürlich, seien wir ehrlich, wenn das ein echtes Szenario wäre, wären all diese Figuren viel dramatischer davon betroffen. Und das sind sie hier definitiv nicht so. Aber es ist noch nachvollziehbar genug. Es ist nicht absurd, es ist nicht lächerlich. Und eben, man nimmt sich die Zeit, diese Zeit für den Showdown zu nehmen, nicht mit Explosionen zu starten, sondern diese Vorfreude wirklich neu zu wecken auch und nicht zu sagen, ach, ihr habt Infinity War gesehen oder ja, Jahre später werdet ihr einfach Infinity War und diesen Film einfach back-to-back schauen. Nee, wir verdienen uns das neu, das ist ein weiterer Film und dieser Film muss diesen Hype-Moment neu aufbauen und muss sich das neu verdienen. Und das sehe ich halt einfach selten, gerade bei so popkulturellen Reihen, dass man sagt, okay, jeder Film muss für sich auch noch irgendwo funktionieren und dieser Film funktioniert für sich immer noch. Absolut. Nebenbei bemerkt hat man auch hier wieder natürlich einige humorvolle Stellen, klar. Ich finde auch hier wieder, haben sie es wirklich gut gebalanced. Es gibt Stellen, die sind tatsächlich so absurd vom Humor her, dass ich mich manchmal schon kurz gefragt habe, was gucke ich hier eigentlich gerade? Also natürlich fällt da am stärksten Hipster Hulk auf und natürlich Fat Thor, was ich großartig finde. Ich finde es auch super, also allein das schon fand ich so lobenswert, dass ein Thor, ein Chris Hemsworth, der wahrscheinlich, ich weiß es nicht, der wurde sicher auf irgendwelchen Listen schon zum Sexiest Man Alive gewotet und dass man erkannt hat, dass Chris Hemsworth wirklich, ja, komödiantische Fähigkeiten hat und dass man das wirklich nutzt und ihn dann bis zum Ende konsequent, wenn sogar die ganze Handlung vorbei ist, dass er einfach der dicke Typ bleibt. Weil ich sag's ehrlich, als das finale Battle losgeht und er sich mega mächtig in seine coole Rüstung schwingt, ich war sicher, okay, jetzt wird er wieder dünn, irgendwie magische Weise wird sein Bauch verschwinden und er steht mit Sixpack da. Nee, von wegen, er kriegt einen cool geflochtenen Bart aus nichtigen Gründen, aber die scheiß Wampe bleibt auf jeden Fall dran. Und ich fand das großartig. Also das hat mich extrem unterhalten. Fand ich auch irgendwie lustig, mal zu sagen, hey, auch ein dicker Typ kann irgendwie hier was reißen, fand ich persönlich sehr, sehr witzig und sehr, sehr cool, dass man sowas mal gemacht hat, nachdem man ja auch an anderen Stellen versucht, ja mehr zu inkludieren und eben dieser Film auch ganz klar Szenen hat, wo er sagt, hey, auch diese weiblichen Superhelden spielen eine große Rolle, es ist hier nicht ein reines Sausage-Fest, das macht dieser Film auch und er macht es aber nicht auf eine penetrante Art und Weise, finde ich. Er hat eine Szene, die natürlich sehr plakativ wirkt, einen kleinen Moment, wo wir, ja, ich weiß nicht, 6 bis 10, ja, weibliche Superhelden sehen, die alle so nebeneinander posieren und sich gegenseitig helfen. Das ist natürlich so ein Female Empowerment-Moment, aber der stört halt trotzdem nicht, auch wenn er auffällt, stört er nicht, finde ich. Und eben, diese Balance aus Humor und Action hat man halt wieder gut hinbekommen. Also, das liegt halt vor allem daran, dass man diese Charaktere wirklich verstanden hat und dass diese Figuren natürlich für uns etabliert sind. Und diese Schauspieler wahrscheinlich im Schlaf in diese Figuren schlüpfen können. Also gerade ein Thor bekommt für mich die beste Geschichte hier wieder. Das war für mich wirklich überraschend, weil der halt, das ist halt wirklich eine Figur, die in ihren eigenen Filmen, in den ersten beiden, mega platt war. Also er war lustig. Also mich haben die Thor-Filme immer auf komödiantische Art und Weise unterhalten, der zweite nicht so, aber der erste schon, war wirklich lustig. Und er ist ja einfach nur ein arroganter Idiot gewesen. Und dass man jetzt gesagt hat, hey, also eben seit Taika Waititi, der eben hier Thor Ragnarok gemacht hat, dass diese Figur wirklich einen Wandel durchmachen darf und eben sich ändern darf, unterschiedliche Emotionen haben darf, je nach Film. Das hat man auch mit dem Hulk gut hinbekommen. Das mag albern wirken, aber diese Figur neu zu erfinden immer wieder und ihnen neue Facetten zu geben, finde ich persönlich sehr, sehr positiv. Ich habe auch schon Reaktionen online gelesen, dass Leute gerade den Wandel von Thors Figur extrem bemängeln und was soll das, dass jetzt dieser dicke Typ da rumjammert und so. Ich finde es absolut nachvollziehbar. Ich finde, man hat das angelegt. Wenn du der eine Superheld bist, der sich den ganzen Film Zeit lässt und dann als Ex Machina auftaucht und es dann nicht hinkriegt, die Situation zu retten, wenn du eigentlich gewöhnt bist, der größte Krieger zu sein und einfach alles auf die Reihe zu kriegen, dass diese Figur natürlich irgendwie vom Glauben abfällt und frustriert ist, für mich ist das absolut logisch. Ich verstehe überhaupt nicht, wo das Problem für viele ist. Und ja, und ich fand es auch völlig okay, dass der am Anfang total albern und lustig ist und auf gar nichts mehr Bock hat und in seinem Lebowski-Look da rumläuft. Hat mich sehr, sehr gut unterhalten und umso epischer wurde es am Ende trotzdem. Und ja, gerade da, also gerade in dieser Interaktion mit den Figuren, gerade wenn eben ein Thor sich mit seiner Vergangenheit auseinandersetzt, auch wenn er auf seine Mutter trifft oder wie die Figuren untereinander umgehen, also miteinander umgehen, das ist das eigentlich Epische. Und das ist das, was diese Reihe doch immer wieder richtig gemacht hat und erkannt hat. Denn gerade die Action-Szenen fühlen sich im Marvel-Universum oft eigentlich eher generic an. Also es gibt ja wirklich genug Honest-Trailer und andere Beiträge dazu. Und ich meine, geh einmal auf Twitter und guck dir das an. Also es gibt da genug Beispiele für ja dieses Formelhafte, für dieses Standardisierte, was die Action in Marvel-Filmen angeht. Und das ist nicht das, was diese Filme episch gemacht hat oder gerettet hat, sondern das, was sie wirklich, also die für mich epischsten Momente in Avengers Endgame sind die, wo bestimmte Figuren miteinander interagieren und wie sie miteinander umgehen und was sie dann genau tun. Nur deswegen ist dann überhaupt, also es ist nicht episch unbedingt, dass Thor den Hammer schwingt und dass Captain America Thors Hammer schwingen kann und damit auf Thanos losgeht, sondern das Epische daran ist erstmal, dass wir wissen, oh, guck mal, das ist ein Callback wirklich zu einem anderen Film, wo er eben kurz davor war, scheinbar den Hammer wirklich heben zu können, also in Avengers Age of Ultron wird genau darauf angespielt und eben jetzt erweist er sich als würdig. Es ist nicht episch, was er dann mit dem Hammer macht, sondern dass er den Hammer überhaupt tragen kann. Und das hat diese Reihe einfach verstanden, dass sie eben sich Zeit nimmt für diese Dinge und diese Figuren langsam etabliert hat und langsam aufgebaut hat. Und das perfekte Beispiel dafür ist eben auch diese Avengers Assemble Line, die während dieser ganzen Zeit über die letzten 11 Jahre aufgebaut wurde und wir sie nie bekommen haben, außer jetzt. Und genau jetzt war der Zeitpunkt, um sie zu kriegen. Und diese Geduld, das ist das, was ich am meisten daran loben muss, dass man gesagt hat, nee, wir müssen hier nichts überstürzen, sondern wir nehmen uns diese Zeit und dadurch verdienen sie sich jetzt auch zu Recht natürlich all das Geld und Disney wird nie aufhören, diese Filme zu machen und ich bin mir sicher, dass diese Filme irgendwann schlechter werden. Und ich persönlich steige hier auch aus. Ich gucke mir jetzt nicht mehr die nächsten MCU-Filme an. Für mich war das eine lange Reise und von diesen 22 Filmen fand ich, wie gesagt, nicht mal die Hälfte wirklich besonders gut. Sie waren in der Regel immer Durchschnitt, sie waren eigentlich in der Regel nie schlecht, aber eben, sie waren nie etwas, wo ich gesagt habe, boah, das reißt mich jetzt vom Hocker. Es gibt da 2, 3 Beispiele, wo ich sage, oh, hier habt ihr wirklich was Originelles, was Interessantes gemacht. Das sind eben so Sachen wie Thor Ragnarok gewesen. Auch im weitesten Sinne, The Winter Soldier hat einfach einen ganz anderen Spin genommen für eine Comicbuchverfilmung. Und so gibt es eben 2, 3 Beispiele. Klar, die Guardians of the Galaxy-Teile zum Beispiel sind sehr unterhaltsam. Hier und da hat man eben wirklich eine eigene Stimme gefunden, aber meistens waren das halt schon so Filme einer Firma und das hat man auch gespürt und das ist hier definitiv schon auch so. Also hier gibt es definitiv, merkt man, dass hier eine starke Kontrolle spürbar ist und eine Restriktion, wo man sagt, okay, das und das und das müssen wir jetzt abarbeiten und hier geht es jetzt nicht unbedingt darum, dass sich hier 2 Regisseure in einer ganz eigenen Handschrift verewigen, denn das würde ich überhaupt nicht sagen. Also Avengers Endgame hat für mich jetzt nicht was, wo ich sage, oh ja, da merkt man aber wirklich so die Handschrift dieser Russo-Brüder, vor allem, wenn man andere Sachen von ihnen guckt. Also ich habe teilweise Sachen von ihnen gesehen, die haben sehr alberne Comedy vorher gemacht, also Community ist eine Serie, wo sie viel Einfluss hatten. Safecrackers ist ein Film von ihnen, den ich sehr, sehr unterhaltsam fand. Und da merkt man, also das könnte man gar nicht miteinander vergleichen. Also wenn man das beides anguckt, denkt man sich, okay, das fühlt sich überhaupt nicht ähnlich an. Und das glaube ich eben auch. Also ich kann mir gut vorstellen, dass hier nicht viel kreative Freiheit war, aber man trotzdem hingekriegt hat, das alles ordentlich abzuschließen. Während man eben in DC-Filmen oft vielleicht kreative Freiheit an manchen Stellen gegeben hat und das schrecklich schiefgegangen ist, hat man dann an anderen Stellen gesagt, nee, aber hier bitte, das und das und das muss jetzt hier aber dann, du kannst schon deinen Film düster aussehen lassen, aber du musst irgendwie trotzdem 7 Anspielungen auf Justice League machen. Das ist genau diese Balance, die falsch war vielleicht. Also das muss man hier, das ist so der Übergang zu den Kritikpunkten. Das ist definitiv kein Film, der irgendwie was bahnbrechend Neues macht oder so. Das, was ihn bahnbrechend macht, ist, dass er ein unglaublich langes Setup von anderen Regisseuren und über 10 Jahre hinweg, dass er dem gerecht wird. Aber das, glaube ich, ist auch sehr, sehr kontrolliert abgelaufen. Ich will nicht wissen, wie lange und wie konzentriert man da an diesem Drehbuch gesessen hat und wie viele Leute damit drüber geguckt haben, auch wenn am Ende nur 2 Leute dastehen. Das ist wirklich, wirklich, glaube ich, hochkonzentriert gewesen, wie das alles erarbeitet wurde. Und da wurde definitiv nicht experimentiert, meiner Meinung nach. Also das merkt man auch. Hier hat alles ganz klar seinen Platz. Und manche Sachen funktionieren davon dann trotzdem nicht. Das ist einfach so. Ich glaube, man kann unmöglich alles richtig machen an der Stelle, denn ich glaube, es ist tatsächlich, es ist eine Aufgabe der Unmöglichkeit. Ich glaube nicht, dass das geht, dass man eben mit dem 22. Film alles abschließt, was man in 21 Filmen vorher aufgebaut hat oder ja angeteasert hat. Denn eben, es sind verschiedene Regisseure gewesen, es sind völlig verschiedene Storylines gewesen, die in verschiedene Richtungen auch abgedriftet sind. Die Filme passen ja auch nicht alle super zueinander. Man bemüht sich da zwar sehr, deswegen sehen auch alle MCU-Filme irgendwie gleich aus. Aber natürlich wird es da Brüche geben und wird es da unlogische Momente geben. Und das ist okay trotzdem, denn gemessen daran, was dieser Film maximal hätte erreichen können oder sein können, gemessen daran, finde ich, hat er extrem viel auf die Reihe gekriegt. Mehr als ich jemals gedacht hätte. Ich war mir sicher, dass das deutlich, ja, mehr Fragen aufwirft und deutlich, ja, unsauberer wird. Und das ist es definitiv nicht. Aber damit muss ich jetzt dann auch tatsächlich mal zu den Kritikpunkten übergehen. Und zwar ist es die Erzählstruktur ein bisschen, also was ein bisschen, ist eigentlich sehr deutlich, denn dieser Film funktioniert nicht, wie ein Film funktionieren sollte oder in der Regel tut. Deswegen sage ich auch, es ist schwer, das mit irgendwas anderem zu vergleichen, denn es ist eben natürlich ein bisschen wie eine Serie. Wenn das Endgame ist, wie das große Serienfinale zu einer Serie, die teilweise Staffeln hatte, die nicht sehr gut waren, dann ein paar Highlight-Momente und so und man aber am Ende nochmal mit einem großen Feuerwerk abschließt. Und deswegen ist es schwer, da überhaupt noch von einem einzelnen Film zu sprechen. Das hat man für mich in Infinity War deutlich besser hinbekommen. Infinity War ist zwar auch ein Film, der im Grunde nur aus Finale besteht. Also wir kriegen eigentlich die ganze Zeit Nonstop-Action und große Action-Spektakel und finale Momente, die man in anderen Filmen erwarten würde. Und das ist einfach alles nur zusammengeklebt. Und trotzdem hat Infinity War hat sich runder angefühlt und mehr wie der Verlauf trotzdem einer Geschichte. Es war zwar die ganze Zeit Eskalation, aber es war zusammenhängende Eskalation, wenn man das mal so beschreiben soll. Und das ist bei Avengers Endgame nicht so wirklich der Fall. Also es gibt wirklich mehrere Abschnitte des Films, die sich wie Kapitel anfühlen und nicht unbedingt gewollt. Also eher so, wo man vielleicht nicht wusste, wie leiten wir jetzt von der einen Sache oder Szene zu der anderen über. Und was man stattdessen dann einfach macht, ist, es wird halt einfach regelmäßig mit einer Schwarzblende gearbeitet. Es wird auf Schwarz abgeblendet, dann dauert es 4, 5 Sekunden und dann geht der Film an einer anderen Stelle weiter. Vielleicht auch, also manchmal vergeht dann auch tatsächlich Zeit, aber es fühlt sich dadurch wirklich etwas holprig an und nicht sehr, ja, also es fühlt sich eben wirklich an, ein bisschen wie eine, ja, wie ein großes Serienfinale, wo dann so Werbeblöcke kommen. Und dann wird kurz abgeblendet und dann geht es wieder weiter. Also als wäre es fürs Fernsehen geschnitten fast. Und ja, deswegen wirkt auch die Reihenfolge an manchen Stellen fast austauschbar, was die Szenen angeht. Denn es ist keine Eskalation, die sich aufbaut so, sondern es heißt, okay, wir müssen irgendwie diese Steine jetzt suchen. Das müssen wir hinkriegen. Aber innerhalb dieser Storyline, die dann da verläuft, das könnte ich links und rechts und vorne und hinten alles ein bisschen austauschen. Es fühlt sich nicht wirklich wie eine Struktur an, die weiter eskaliert, sondern alles läuft halt parallel ab. Dann kommen wir an einen Punkt B an und an Punkt B kommen wir in die nächste Eskalationsstufe. Und so ist es relativ grob geordnet, aber innerhalb dieser Kapitel, innerhalb dieser Akte fühlt es sich ein bisschen unzusammenhängend an und wird halt einfach aneinander getackert. Ist etwas, womit ich eh gerechnet habe. Das ist Kritik, die ja verschmerzbar ist, würde ich sagen. aber eben trotzdem muss man es hier einfach bemängeln. Was man hier eben auch jetzt noch bemängeln kann, es wird eh generell jetzt ein bisschen spezifischer, es sind nicht mehr so der grundlegende Plot funktioniert schon in diesem Film. Es gibt natürlich Logik und Erzähllücken, ich habe einfach eingangs gesagt, das ist immer schwierig mit so Zeitreisefilmen, das hat dieser Film definitiv auch. Das allerdings habe ich eben leicht akzeptieren können. Natürlich gibt es deswegen aber Momente und Figuren auch, die manchmal auch gar keine sinnvolle Aufgabe haben oder man merkt, dass Figuren sehr, ja, künstlich aus der Geschichte rausgeschrieben werden oder ihre Aufgaben oder Einflussnahme sehr reduziert wird. Denn anders würde dann die Geschichte, wie man sie sich eigentlich mal vorgestellt hat, nicht mehr funktionieren. Es gibt auch Momente, die sich dann wiederum hastig anfühlen und die man in einem normalen Film sicher ein bisschen länger oder ausführlicher machen würde. Also manche Sprünge sind extrem schnell, also wenn Thanos auf die Erde kommt am Ende durch das Portal, dann geht es umso schneller, dass seine Armee und alles landet. Ich meine, klar, wir haben das alles im vorherigen Teil gesehen, aber das meine ich eben, da sind eben am stärksten die Bezüge zu den vorherigen Teilen da und das sind die Momente, wo der Film am wenigsten auf seinen eigenen Füßen steht, sondern sich allzu sehr auf ja, Vorhergegangenes bezieht und man da eben dann so ein bisschen schneller wird. Ich meine, der Film dauert 3 Stunden und er sollte wirklich nicht länger dauern. Aber eben, man merkt natürlich, was darunter zu leiden hat, wenn ich sage, ich will eben eine Geschichte, die ich eigentlich über 21 Filme in ganz kleinen Schnipseln aufbereitet habe und angeteasert habe, die will ich aber dann in einem einzigen Film vollkommen und befriedigend zum Ende bringen, dann habe ich auf jeden Fall Zeitdruck. Das ist, glaube ich, rein mathematisch für jeden nachvollziehbar. Und was für eine Kritik dann doch noch bleibt, ich bin eigentlich gegen das Nitpicking, wenn es keinen Sinn hat. Also man kann sich alles, glaube ich, kaputt reden, man kann alles ein bisschen kleinreden und eben kaputt machen, indem man sagt, ja, aber ist das logisch, ja, aber ist das logisch. Für mich sind Plotholes oder irgendwelche Fehler nur dann relevant, wenn sie wirklich die Geschichte für mich aktiv schlechter machen oder negativ beeinflussen. Und wenn man jetzt sagt, ja, aber die Zeitreise ist hier nicht komplett logisch, oder warum ist Thanos genauso stark wie die anderen 3 Avengers, obwohl er noch gar nicht die Steine hat? Ja, das ist natürlich an der Stelle nicht realistisch gemessen am vorherigen Teil, aber man muss immer überlegen, was die Alternative wäre. Wäre also die Alternative, dass Thanos am Ende im großen finalen Battle wie ein kleines Kind zusammengedroschen wird? Würden wir das epischer finden? Ja, wahrscheinlich nicht. Dann würde die Kritik kommen, ja, aber Thanos war ja voll der Lappen am Ende, das hätten sie schon anders machen müssen. Also es ist halt immer so ein Abwägen. Es gibt immer den Moment, wo man sich dann überlegen muss, ja, lasse ich mir lieber auf eine kleine Ungereimtheit ein, um die Geschichte dadurch aber epischer oder schöner oder spannender zu machen, oder bin ich da einfach aus Prinzip dagegen? Und ich bin schon lange so weit, dass ich sage, so kleine Logiklücken sind für mich nicht schlimm, wenn es der Story dient und ich das Gefühl habe, man macht die Story damit besser. Und ja, das ist immer so, da kann man sich drüber streiten. Es gibt ganze Internetkulturen, die sich nur darauf aufbauen, eben dieses Nitpicking zu betreiben und jede kleine Ungereimtheit aufzudröseln und den Film dadurch als schlecht zu bewerten. Wo ich mir denke, Leute, stellt euch immer eure Filme vor, wo alles komplett logisch wäre, also und zwar komplett. Dann wäre nichts daran spannend, nichts wäre in irgendeiner Form unterhaltsam, weil natürlich dann wäre alles vorhersehbar. Man würde ja alles vorher kommen sehen. Und ja, das nur dazu. Den einen Aspekt, wo ich diesen Nitpickern ein bisschen zustimmen muss oder generell das verstehe, was damit gemeint ist, wo ich eben auch sage, da beeinflusst es die Story. Und das ist natürlich ein bisschen die Figur von Captain Marvel. Der Film ist auch erst ein paar Monate alt. Den habe ich auch gesehen und war auch von dem Film nicht sehr begeistert. Und auch nicht von der Art, wie man diese Figur jetzt etabliert hat. Ich kenne mich mit den Comics nach wie vor nicht richtig gut aus. Ich lese mir das alles immer nur an in Form von YouTube-Videos und Ähnlichem. Und so hatte ich vorher schon verstanden, Captain Marvel ist unfassbar mächtig. Es ist die mächtigste Figur im Marvel-Universum, wenn sie erstmal auftaucht. Und das ist sie auch definitiv. Ich glaube, das kann man nicht bestreiten. Also, aber das Problem an dieser Figur ist eben, dass sie so überpowered ist und man sich aber trotzdem sagt, daran merkt man eben zum Beispiel, dass es kein Film von Regisseuren ist, sondern von einer Firma. Es war definitiv die Vorgabe, Captain Marvel muss in Endgame vorkommen, Leute. Es führt daran keinen Weg vorbei. Wir haben vorher ihren Film rausgebracht. Sie ist sehr, sehr mächtig. Und vor allem wollen wir ja, gerade wenn wir in diesem Film einige Figuren jetzt verlieren oder sie uns verlassen, wollen wir ja neue Figuren etablieren und das nicht zu ruckartig machen. Deswegen müssen die jetzt schon mitlaufen parallel, Ja, aber das ist halt richtig schwierig, weil halt dann erstens mal die Struktur leidet, man halt, wenn Captain Marvel auftaucht, am Ende sich halt so denkt, irgendwie würde ich es jetzt von der Story her viel epischer und viel, ja, gefühlsgeladener finden, wenn sich die klassischen Figuren, die sich ursprünglich mal mit diesem Problem rumgeschlagen haben, wenn die sich jetzt damit rumschlagen müssen. Und sie versuchen es eh zu vermeiden. Also Captain Marvel darf ihr kurzes Battle mit Thanos haben und darf kurz zeigen, dass sie ihm im Grunde ebenbürtig ist, bis er dann halt einen netten Trick mit dem Power Stone pullt und sie halt dann doch ausnockt oder wegnockt. Aber eben, es fühlt sich an dieser Stelle natürlich nicht so ganz rund an und man merkt so, ja, schwierig. Also da wird eine Lösung angeteasert, die halt hier eigentlich keinen Platz hat. Und das ist eben auch das, was im Film am stärksten auffällt, denn Captain Marvel kommt ja von Anfang an vor. Und dann plötzlich sagt sie, wie als wenn sie sich zur Kamera drehen würde, ja, ich werde jetzt wohl eine ganze Weile nicht hier sein. Mit anderen Worten, jetzt dürft ihr mit den klassischen Figuren, mit denen ihr jetzt die letzten 10 Jahre verbracht habt, mit denen dürft ihr jetzt dieses Abenteuer erleben. Ich komme dann am Ende nochmal, weil es wäre total unrealistisch, wenn ich nicht auftauchen würde, wenn die Erde droht unterzugehen. Und das ist eben so ein Problem. Für mich wäre es natürlich angenehmer, wenn man Captain Marvel, oder es wäre für den Film einfach besser, wenn Captain Marvel gar nicht existiert hätte, sondern Captain Marvel erst danach, also erst nach Endgame, ihren eigenen Film kriegt. Und man dadurch auch diese Fragen umgeht und auch diese Storystruktur, die natürlich schwierig ist an solchen Stellen. Was mache ich, wenn ich eine übermächtige, gottgleiche Figur etabliere, die tatsächlich stärker ist als der Gott, den ich bereits etabliert habe? Denn Thor hält da definitiv nicht mit, würde ich sagen. Was mache ich danach überhaupt noch? Wo kann man überhaupt noch hier steigern? Und das ist auch eine Frage, die ich mir Gott sei Dank nicht mehr beantworten muss, denn ich werde das MCU nicht weiter verfolgen. Vor allem nicht Captain Marvel. Ich fand den Film relativ langweilig, muss ich sagen. Sehr generic. Und das ist aber trotzdem interessant. Das ist so ein bisschen das Matrix-Problem, was man macht, sobald man erstmal etabliert, dass die Hauptfigur jetzt übermächtig geworden ist. Was für Bedrohungen kann man dann überhaupt noch stellen? Und wie sie das machen wollen mit Captain Marvel in Zukunft, mit einer Figur, die im Grunde gottgleich ist und unschlagbar ist, so wie es scheint. Wie wollen sie da irgendwie eine gute Story dahinter bauen und sagen, hey, diese Figur ist nicht allmächtig, diese Figur braucht auch ein Team. Das ist ja genau das Problem, was Justice League mit Superman hatte. Wenn Superman erstmal am Ende sich entscheidet, für die Guten zu kämpfen, dann macht er die Sache im Grunde alleine. Und hier waren die Ansätze da. Als Captain Marvel am Ende auftaucht und mit einfach zwei Rutschern das ganze Schiff von Thanos zerstört, dann merkt man so, das wirkt hier nicht sehr balanced. Hier ist irgendwer überlevelt, ne? Und das war hier definitiv spürbar. Man hat es dann ganz gut umgehen können, aber man hat einfach auch gemerkt, dass Joe und Anthony Russo, dass die beide wahrscheinlich auch nicht so wirklich wussten, was sie mit der Figur anfangen sollen, aber natürlich den Zettel auf dem Tisch liegen hatten, hey, Captain Marvel taucht bitte auf jeden Fall auf und Captain Marvel sollte auch episch inszeniert sein und stark wirken, denn wir wollen den Leuten Lust auf weitere Comicbuchfilme machen. Das ist eben eine Stelle, die sich da nicht so ganz rund anfühlt. Ansonsten sind es wirklich Kleinigkeiten für mich und eben natürlich die Erzählstruktur, das ist kein völlig runder Film. Er wirkt ein bisschen holprig an manchen Stellen, manche Sachen fühlen sich zusammengetackert an. Aber wie gesagt, das habe ich schon öfter betont im Verlauf dieses Podcasts und im Verlauf dieser letzten Jahre. Ich messe den Film immer daran, wie gut er maximal in meiner Wahrnehmung hätte sein können. Also was für Potenzial ich in dem Film gesehen habe. Und das ist eine zutiefst persönliche Meinung, das kann jeder anders sehen. Und das, was ich an Potenzial in Avengers Endgame gesehen habe und wo ich mir dachte, das kann man hier maximal rausholen, dem sind sie meiner Meinung nach extrem nahe gekommen. Also hier bleibt wenig offen, wo man sagt, oh ja, jetzt muss ich irgendwie weitergucken oder oh, jetzt haben sie sich nicht getraut, die Story richtig abzuschließen. Und das haben sie wirklich nicht. Das ist auf jeden Fall hier ein Popkultur-Epos und das findet auch sein verdientes Ende für mich und man traut sich auch, das als Ende zu inszenieren, obwohl man weiß, dass in ein paar Monaten der nächste Film rauskommt und nächstes Jahr wahrscheinlich wieder 3 oder 4 Filme und trotzdem sagt man, hey, ihr habt euch das verdient, genau wie wir auch. Ihr habt hier 10 Jahre lang diese Filme geguckt, ihr habt euch durch ein paar Filme durchgelitten, die wahrscheinlich nicht so geil waren. Und deswegen geben wir euch aber jetzt hier auch ein finales Ende. Wir geben euch einen großen, spektakulären Showdown und Abschluss. Und dass man das gekriegt hat, gerade von Disney, einer Firma, die, glaube ich, jede Gelddruckmaschine, die sie findet, gerne ausschlachtet, siehe Star Wars und Co. Dass das trotzdem so gekommen ist, da glaube ich, können wir uns schon glücklich schätzen, zumindest die, die diese Reihe mochten und das gern geguckt haben. Denn das ist nicht selbstverständlich. Und das ist wünschenswert, dass man diesen Mut zu einem Abschluss beweist. Und ja, Gott sei Dank. Ob das so bleibt, ich bezweifle es eher. Ich glaube auch, dass Superheldenfilme sich doch irgendwann abnutzen würden, auch wenn das jetzt gerade auf einem absoluten Hoch ist und nie so erfolgreich war und Avengers Endgame wahrscheinlich der erfolgreichste Film aller Zeiten sein wird. Man fällt immer wieder zurück auf die ganz simple Anekdote des Westerns. Der Western war ein Genre, was unfassbar beliebt war. Ebenfalls sind da jedes Jahr, ich weiß es nicht, 10, 12 Stück rausgekommen. Die Leute haben es gefuttert wie nichts und sind in alles rein. Und irgendwann hat der Western einfach an Popularität verloren. Er ist nicht gestorben. Es existieren bis heute neue Western und es werden auch immer Filme existieren, die auf Comicbüchern basieren und auf Superhelden. Aber dass es dieses Hoch, das es jetzt hat, für immer beibehält, das kann ich mir tatsächlich einfach nicht vorstellen. Zumindest allein schon, weil sich die Kinolandschaft auch ändert immer wieder und es trotzdem Trends gibt und popkulturelle Schwankungen. Und ja, es ist ein schöner Abschluss. Es ist auf jeden Fall interessant, auch da mit dabei gewesen zu sein, sich das alles anzugucken. Für mich fühlt es sich jetzt auf jeden Fall gut an, das hinter mir zu lassen und da nicht mehr weiter einzusteigen. Also auf diesem Podcast-Portal, gerade wenn man so ein bisschen mal zurückblättert, ich habe schon über als ich angefangen habe, den ersten Ant-Man geredet. Ich habe nie alle MCU-Filme besprochen, die letzten Jahre rausgekommen sind, sondern immer nur die, wo ich das Gefühl hatte, ich habe was zu sagen zu. Aber man kann sich definitiv darauf einstellen, dass ich jetzt nicht mehr allzu viel dazu machen werde. Und wenn ich überhaupt noch die nächsten Filme in diesem Universum gucke, dann wirklich nur diejenigen, die mich im Trailer abholen zum Beispiel, wo ich sage, hey, da habe ich Bock drauf, einfach weil die Schauspieler gut sind oder weil die Story witzig wirkt oder unterhaltsam. Aber dass ich alles davon gucke, das ist gelaufen. Selbst ein Spider-Man Far From Home, der jetzt dann bald kommt, da spielt zwar Jake Gyllenhaal mit und ich glaube, jeder, der hier zuhört, weiß, wie ich zu Jake Gyllenhaal stehe. Aber tut mir leid, ich habe keine Lust mehr auf Spider-Man, ich habe keine Lust mehr auf irgendwelche großen Superhelden-Eposse. Für mich ist das jetzt hier wirklich mal abgeschlossen und man soll mir dann eher originelle neue Ansätze zeigen, so ein bisschen wie dieser Joker-Film, der im Oktober kommt. Der sieht weird aus, das sieht auch ganz anders aus von dem, was man hier erzählen will. Für sowas wird man mich weiter begeistern können, aber dass ich einem Universum oder einer seriellen Erzählung folge aus Prinzip, das hat sich für mich jetzt einfach erledigt auf jeden Fall. Ja, und ja, würde mich interessieren, wie es euch geht, wie das bei anderen Leuten ist. Da kann man gerne mal drüber diskutieren. Aber ja, das war es soweit vom MCU. Weiter wird sich dieser Podcast wohl nicht damit beschäftigen. Das ist auch das Ende der Ausgabe zu Avengers Endgame. Und ja, bis zum nächsten Mal.